Herzlich willkommen zu Fadentext, einem Strick-Podcast, in dem ich meine aktuellen Projekte vorstelle, Designer und Anleitungen bespreche und Techniktipps teile. Hi, mein Name ist Lena und ich freue mich total über jeden Hörer und jede Hörerin, die heute wieder dabei ist und wollte nochmal ganz lieben Dank sagen für das überwältigende Feedback auf meine letzte Folge, auf meine allererste Folge. Ich möchte mich bedanken bei Nahlinse, Romarin 1, Italy, Wunderkind, Schlendrine, Käthe, Knit Katie, Distelfliege, Schlompfine, Kaschne, Tini, L15, Maggie Vienna, Castacampa for Textil, Naniela, Pony78 und die Linkshänderin, die mir noch einen ganz lieben Kommentar auf meinem Blog hinterlassen hat. Dazu muss ich sagen, dass für mich diese Aufnahme immer noch ein bisschen seltsam ist. Es ist erstmal ein reines Selbstgespräch mit dem Monitor für mich. Und ja, in der Hinsicht auch eigentlich ein reines Tagebuch im Audioformat. Und es sind eigentlich erst eure Kommentare, die aus diesem Tagebuch ein lebendiges Medium machen. Ein interaktives Medium. Und dafür bin ich total dankbar. Und es hat für mich auch persönlich eine ganz hohe Wertschätzung, weil ich diesen Podcast ja doch primär mache, um irgendwie in Austausch zu dem Thema zu treten mit euch und nicht um mich selber reden zu hören oder ja, da meine Gedanken auszuformulieren, weil wie gesagt, da könnte ich dann auch wirklich einfach ein Tagebuch schreiben. Deswegen danke nochmal für jeden, der seine Rückmeldung hinterlassen hat. Und ja, ich freue mich halt auch total. Ich finde, wir haben mit Ravelry da echt eine ganz besondere Plattform. Das ist, glaube ich, schon einzigartig in der Form, dass man einfach viel leichter mit seiner Zuhörerschaft in Kontakt treten kann, dass man sich untereinander vernetzt. Ich gucke auch immer total oft in der Gruppe Podcasting auf Deutsch in den Thread rund um die Unternehmungen, wo Leute sich verabreden, um auf Wollfeste und Wollmessen zusammenzugehen. Und ja, ich finde einfach, dass gerade in dieser Gruppe Podcasting auf Deutsch der Austausch sehr, sehr lebendig ist und auch sehr persönlich. Und ich finde es einfach total schön, Teil davon zu sein. Gut, dann starten wir mal durch. Die Themen dieser Folge werden sein die Rubrik aktuelle Projekte natürlich, wie immer. Da geht es natürlich um meine aktuellen Projekte. Grundlegend wird es aber auch so ein bisschen darum gehen, um meine Schwierigkeiten, den roten Faden beizubehalten. Dann der Bereich Inspirationen dreht sich diesmal rund um Anleitungen der Firma Cheval Blanc. Und zu guter Letzt fachsimple ich noch ein bisschen über Knopflöcher. Ja, ich stricke nach wie vor ganz fleißig an meiner Patchwork-Decke aus der Holz Super Soft in verschiedenen grünen und blauen Farben. Und das wird eine Patchwork-Decke mit einer weißen Umrandung. Also außenrum kommt nochmal der weiße Rand, aber jedes einzelne Quadrat hat auch immer noch einen weißen Rand. Und ich hatte das letzte Mal schon ein bisschen davon erzählt. Ja, ich will ja die Decke bis Ende des Jahres fertiggestellt haben und eigentlich möchte ich vermeiden, euch bis Ende des Jahres in jeder einzelnen Folge zu viel damit zuzuquatschen. Nur so viel dazu von den 120 Quadraten, die ich am Ende vollendet haben muss, habe ich jetzt immerhin 63 geschafft. Yay! Also die Hälfte ist quasi jetzt erledigt und das ist total schön. Fällt schon ein bisschen eine Last ab und es ist auch echt schön zu sehen, wie sie größer wird. Und da ist, also dieses bunte Zusammenspiel ist schön und motivierend auch. Genau, also da habe ich, wie gesagt, jetzt ganze 63 Quadrate geschafft. Gestern habe ich versucht, das 64. Quadrat dran zu nähen und da ist mir mal wieder der Faden beim Maschenstich gerissen. Ja, was jetzt nicht so toll ist, aber hätte ich vielleicht auch von vornherein vermeiden können, indem ich einfach beim Zusammennähen den Faden hätte verkürzen können. Ich habe nämlich festgestellt, dass wenn man Sachen zusammennäht, der Faden, wenn er relativ lang ist, ziemlich belastet wird durch dieses, also dadurch, dass man halt immer durch die Maschen fädelt. Und das finde ich ganz witzig, weil eigentlich steht oft in vielen Anleitungen, wenn man irgendwelche Strickteile verbinden muss oder auch wenn man Sachen zusammennähen muss, ja, lass ein möglichst langes Fadenende. Und ich habe immer gedacht, dass man irgendwie nicht einfach einen neuen Faden ansetzen kann. Und deswegen habe ich immer einen extra langen Faden gelassen. Und letzten Endes habe ich jetzt rausgefunden, ist es total kontraproduktiv, weil wie gesagt, der Faden nutzt sich total ab beim durch die Masche ziehen. Er dröselt sich auf, er pillt, wird schwach und reißt dann einfach irgendwann. Es wäre wahrscheinlich viel einfacher, wenn man einfach einen neuen Faden ansetzt. Gut, dann hat man zwar ein neues Fadenende, was man wieder auf der Rückseite jetzt vernähen müsste, aber die Naht wäre einfach stabiler. Genau, also ein kleiner Trick vielleicht oder ein kleiner Reminder an mich selber, wieder darauf zu achten, dass die Fadenenden nicht so lang bleiben sollen. Ja, es hat mich jetzt zum Glück nicht so geschockt. Mir ist das passiert vor 2-3 Monaten. Da hatte ich ein Quadrat komplett angenäht im Maschenstich. Und bei mir ist es so, wenn ich was im Maschenstich zusammennähe, dann ziehe ich oft zwischendurch immer wieder mal den Faden so fest an, dass die Naht sich am Ende leicht kräuselt. Aber man kann dem gut entgegenwirken, indem man diese gekräuselte Naht wieder ein bisschen auseinanderzieht. Ich hoffe, ich drücke mich da jetzt auch verständlich aus. Also letzten Endes nähe ich das einfach zusammen und diese Kräuselung, die glätte ich hinterher wieder raus, indem ich einfach ein bisschen dran ziehe. Und das ist eigentlich kein Problem. Allerdings ist mir diesmal, als ich dann die Naht geglättet habe, da auch der Faden gerissen. Und da war ich natürlich erst total verzweifelt, weil mir sowas vorher noch nie passiert ist und habe schon total die Krise gekriegt. Aber letzten Endes war das halb so schlimm. Also ich habe dann einfach nochmal 2 Stricknadeln genommen, habe die Maschen wieder aufgefasst. Ich meine, klar, es macht jetzt nicht ewig viel Spaß, so eine Maschenstichnaht wieder aufzudröseln. Es macht ungefähr so viel Spaß, wie Sachen im Maschenstich aneinander zu nähen. Es ist und bleibt eine Arbeit. Aber wie auch immer, es hat geklappt und ich habe das einfach aufgedröselt, habe die Maschen auf die Nadeln aufgefangen und habe einfach mit einem neuen Faden wieder angesetzt und das Ganze wieder vernäht. Also alles halb so wild. Ja, ist schön, dass ich da mittlerweile so locker drüber hinwegsehen kann. Gut, das war es eigentlich soweit zu der Decke. Ich bin mal gespannt, wie ich mit dem Wollverbrauch hinkomme. Ich habe ja, wie gesagt, 7 verschiedene Farben und hatte eigentlich eingeplant, dass ich von jeder Farbe vielleicht 100 Gramm brauche. 100 Gramm haben dann ungefähr eine Lauflänge von, ich glaube, 580 Metern. Aber so wie es jetzt aussieht, scheint es so zu sein, dass ich mit 50 Gramm pro Farbe hinkomme. Und das wäre dann eigentlich erstens relativ günstig für so eine große Decke. Ja, und irgendwie finde ich es auch cool. Auch wenn ich dann gar nicht weiß, was ich mit den Resten machen soll. Ne? Also dann habe ich wieder 7 verschiedene farbige Reste übrig und muss ich nochmal überlegen, ob ich dann nochmal Lust habe, ein Resteprojekt damit anzuschlagen oder ob ich das dann einfach verscherbel. Weil ganz ehrlich, mein Stash, der wird auch nicht gerade kleiner und vor allen Dingen im Moment ist es so, dass ich sehr viele Resteknäuel auch in meinem Stash habe. Ich glaube, mindestens 50% von meinem Wollvorrat werden im Moment beherrscht von irgendwelchen, wie gesagt, Resteknäueln oder auch Wolle, die ich geschenkt bekommen habe und mit der ich nicht wirklich was anzufangen weiß. Und ich glaube, ich muss da mal ausmisten. Das macht mir so ein bisschen Probleme. Ich bin eigentlich ganz gut im Ausmisten. Also ich mache das einmal jährlich mit meinem Kleiderschrank, dass ich durch die Klamotten durchgehe und alles, was ich nicht länger als ein Jahr nicht mehr anhatte, das fliegt eigentlich konsequent raus. Ich habe jetzt auch keinen riesen Kleiderschrank oder auch keine Kleiderkammer wie manche andere und ich finde es eigentlich auch ganz schön, eine Übersicht zu haben. Und bei meinen Büchern ist es ähnlich, weil ich die meisten Bücher nur einmal lese und da ist es mittlerweile auch so, dass ich da konsequent aussortiere und das dann weitergebe. Bloß bei der Wolle fällt es mir irgendwie komischerweise wirklich schwer, weil da habe ich dann einfach ein schlechtes Gewissen, das wegzuwerfen oder weiterzugeben, weil ich mir denke, da habe ich es noch nicht mal benutzt. Ich glaube, das ist das Problem. Also Kleidung, die ich dann viel getragen habe und wo ich weiß, da freut sich auch niemand anders mehr drüber, weil die einfach olle ist. Oder Bücher, wo ich weiß, die lese ich nicht nochmal. Die habe ich halt wenigstens einmal benutzt, aber Wolle, die ich nicht mal benutzt habe, die ich noch nicht mal gebraucht habe, weiterzugeben oder auch im schlimmsten Fall wegzuwerfen, ja, da habe ich schon ein ganz schön schlechtes Gewissen, das muss ich zugeben. Gut, aber ich bin da jetzt gerade ein bisschen vom Thema abgekommen. Mein nächstes Projekt ist eine Strickjacke aus Holst Noble und Filas Super Soft in 2 verschiedenen Rottönen. Die verstricke ich zusammen und es gibt einen total schönen melierten Ton, gefällt mir echt gut. Die Anleitung heißt Neulotto Naisen Pizzitaki und stammt von Aya Vitala. Eine finnische Designerin, die diese Jacke für die Garnfirma Novita designt hat. Und diese Jacke ist auch kostenfrei über Ravelry zum Download verfügbar. Ich bin mittlerweile bis zu den Schultern hochgekommen. Also ich habe die Jacke mittlerweile eigentlich soweit fertig, bis eben auf die Ärmel und bis auf so nette Kleinigkeiten wie Knöpfe annähen und einen Abschluss am Hals dran stricken und solche Nettigkeiten. Aber es ist schön, dass ich da jetzt wenigstens soweit bin. Ich habe die Jacke auch schon mal so übergezogen und ja, sie könnte etwas eng sein. Ich bin mir aber nicht ganz so sicher, weil ich finde, dass es bei Strickjacken immer sehr schwer zu beurteilen ist, ob die zu eng werden oder nicht. Zum einen weitet sich das Gestrick ja auch nochmal durch das Waschen und zum anderen klafft Jacke auch vorne ja auch offen, sodass man schwer bewerten kann, ob wie eng das Ganze jetzt wird oder auch nicht. Deswegen bin ich jetzt erstmal vorsichtig optimistisch. Ich glaube, das war auch meine Schuld, dass wenn die jetzt zu eng geworden ist. Das Problem ist nämlich, ich habe die Maschenprobe für diese Jacke letztes Jahr im November gemacht. In einem meiner Kreativitätsanfälle mal wieder. Also ich habe das ab und zu, dass ich aus dem Nichts heraus plötzlich gerne mit einer neuen Wolle irgendwas stricken möchte. Und wenn ich dann so viele Projekte auf den Nadeln habe und weiß, ich möchte definitiv eigentlich nichts Neues anschlagen, dann ist manchmal meine Lösung einfach schon mal eine Maschenprobe mit einem neuen Garn zu stricken, weil dann habe ich so ein bisschen die Befriedigung, den Reiz des Neuen quasi ausgetestet zu haben, aber gleichzeitig verpflichte ich mich jetzt nicht dazu, ein neues Projekt anzufangen. Ja, man sollte aber halt, wenn man Maschenproben strickt, sich vielleicht auch mal aufschreiben, mit welcher Nadelstärke man denn gestrickt hat, denn das habe ich diesmal nicht getan. Bei mir ist es so, wenn ich Sachen in Reihen stricke, wie eben die Jacke, dann benutze ich zwei verschiedene Nadelstärken, weil ich links enger stricke als rechts. Und dadurch ergeben sich so unschöne Stellen im Gestrick, also es wird zu uneben. Also das sieht man auch in meinem Projektfoto ganz gut, wenn man den glatt rechten Teil sich anguckt, dass ein Unterschied ist zwischen den, wie nennt man das? Ich glaube, zwischen der Festigkeit der Maschen oder dass halt auf jeden Fall auf einer Seite, in einer Reihe die Maschen immer ein bisschen größer sind als in der anderen Reihe. Das finde ich jetzt überhaupt nicht schön und ja, habe ich halt nicht drauf geachtet, aber ich hatte auch keine Lust, nachdem ich meinen Fehler festgestellt hatte, jetzt nochmal alles zu ribbeln, weil ich eben zwei Garne miteinander verstricke und es ist ziemlich nervig beim Aufribbeln, diese Fäden wieder auseinander zu dröseln. Die Holz Noble und die Filas Super Soft sind auch jeweils Garne, die nicht so ganz glatt sind. Die verhaken sich auch ganz gerne miteinander und dann verdrehen sich die Knäuel noch untereinander oder der Faden, den man zusammen verstrickt hat, hat sich verdreht. Es ist nicht so schön, das aufzudröseln. Deswegen habe ich gedacht, ich lasse es jetzt gut sein. Im Lace-Muster sieht man diese unebenen Stellen gar nicht so, finde ich jetzt persönlich. Das fällt so gut wie gar nicht auf. Wie gesagt, das fällt eigentlich nur in diesem glatt rechten Teil auf, den ich eben an den Seiten eingefügt habe, um ein paar Anpassungen für meine Weite an Hüfte und Brust und Taille vorzunehmen. Und ja, sehe ich jetzt einfach darüber hinweg. Die Nadelstärke, mit der ich jetzt gestrickt habe, war durchweg die Nummer 3. Und aber wie gesagt, normalerweise achte ich schon darauf, dass wenn ich rechts und links stricke oder wenn ich halt in Reihen stricke, dass ich links eine größere Nadelstärke nehme. Bei mir ist es dann so, ich gehe immer eine Viertel Nadelstärke hoch. Das heißt, die linken Maschen hätte ich jetzt idealerweise mit einer Nadelstärke 3,25 mm stricken sollen und die rechten Reihen mit einer Nadelstärke 3 mm. Dann hätte das alles auch ganz gut gepasst, weil dann sieht das nämlich auch nicht so uneben aus, wie meine Maschenprobe von vor 6 Monaten auch beweist. Ich glaube, in Isolda Teeks Buch in Little Red in the City hat sie auch diesen total genialen Tipp gegeben, dass wenn man Maschenproben strickt, diese direkt ins Gestrick mit einstrickt und zwar für jede Millimeteranzahl, also für jede Millimetergröße zum Beispiel einfach ein Yarn Over zu machen und dann für jede Viertelgröße zum Beispiel einfach statt einer rechten Masche eine linke. Also das hieße, wenn ich jetzt eine neue Maschenprobe stricken würde mit einer Nadelstärke 3,5, dass ich in diese Maschenprobe 3 Yarn Overs einarbeiten würde und 5 linke Maschen zum Beispiel, um das für mich zu markieren. Und ich glaube, das werde ich auch mal wieder beherzigen, diesen Tipp, oder ja, den mal wieder für mich im Hinterkopf behalten für Maschenproben, wo ich weiß, das Projekt werde ich definitiv erst in ein paar Wochen oder Monaten anfangen. Ich habe noch gar nicht so viel zu dem Muster gesagt, fällt mir gerade auf. Das Muster selber besteht eigentlich aus 2 Mustersätzen. Das eine ist ein Lace-Teil. Das sind wie so eine Art Dreiecke, die aufeinander aufbauen. Einfach, man strickt einfach immer 2 Maschen zusammen, macht ein Yarn Over. Und ja, dieses Muster ist sehr, sehr eingängig. Und parallel dazu verläuft an der Seite noch so ein kleiner Zopf, der aus 2 rechten Maschen besteht und sich immer über so einen Hintergrund von linken Maschen schlängelt. Ja, finde ich echt total schön. Ich bin immer noch total verliebt in dieses Muster. Ich glaube, ich muss mir vielleicht auch mal ganz dringend ein paar schöne Musterbücher zulegen. Also wenn jemand von euch da einen guten Tipp hat, da bin ich immer gerne empfänglich für solche Hinweise. Ich hatte schon überlegt, ob ich mir so japanische Strickmusterbücher mal angucke oder vielleicht doch eher was von Barbara Walker. Ich glaube, die ist ja auch relativ bekannt für schöne Musterbücher. Ich bin auch gar nicht so ein verspielter Typ, deswegen bin ich mir nicht sicher, ob ich mit so japanischen Lace-Musterbüchern so ganz glücklich werden würde. Ja, in Anbetracht dessen ist es eigentlich ganz witzig, dass ich noch ein Sockenprojekt mit Lace-Muster auf den Nadeln habe, und zwar die Toe-Up Ginkgo-Socks von Kiyoko Nakayoshi, die ich in so einem Farbverlaufsgarn von Langjans Jawohl verstricke, in Herbstfarben. Und ja, aber das Lace-Muster gefällt mir richtig gut, das ich dafür verwende. Das ist eingängig und lässt sich sehr schnell stricken. Ich habe aber im Moment das Problem, dass ich seit ungefähr 2 Wochen den totalen Kreativitäts-Overkill habe und am liebsten 5 neue Projekte anschlagen würde, so dass dieses Projekt jetzt gerade so ein bisschen zu so einem Pflichtding wird, weil ich halt denke, okay, bevor ich jetzt noch ein neues Paar Socken und noch ein neues Paar Socken und noch einen neuen Schal und noch einen neuen Pullover anschlage, sollte ich vielleicht doch zumindest schon mal diese Socken fertig gemacht haben. Insofern kann ich das gerade nicht ganz so genießen. Ich bin mit der 2. Socke jetzt aber auch zum Glück schon bald fertig. Und das ist dann vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil ich dann eben auch mal was fertig hätte und vorzuweisen hätte, anstatt ständig neue Sachen anzuschlagen. Was ich zwischendurch noch angefangen habe neu, sind einmal so Broken Seed Stitch Socks in Neon-Schreifarben. Und zwar einmal in so einem ganz grellen Neon-Pink von Gründel Hot Socks zusammen mit so einer handgefärbten Sockenwolle, die auch so ganz viele Neonfarben hat. Also totales Grellgrün mit Blau und Pink und Gelb und richtig leuchtend und, wie gesagt, totale Knallfarben, die mich einfach nur total fröhlich und glücklich machen. Und ich glaube, deswegen habe ich diese Socken jetzt auch noch mal neu angeschlagen, obwohl ich eigentlich Anfang des Jahres so für mich so ein bisschen die interne Regel hatte, dass es nicht mehr als 3 VIPs geben sollte, weil ich sonst einfach auch zu viel habe und zu lange damit beschäftigt wäre, irgendwann mal mit meinen Sachen fertig zu werden. Und ich glaube, das wäre für mich auch ein ziemlich unbefriedigendes Gefühl, wenn ich immer sehr lange brauchen würde, um meine Sachen fertig zu machen. Wie ich schon in der ersten Folge gesagt habe, bin ich eh jemand, der länger braucht, um irgendwas fertigzustellen. Und wenn ich dann noch an 10 Sachen gleichzeitig stricke, dann ja, wie gesagt, dann bin ich auch eine Zeit lang beschäftigt und ich glaube, dann wird für mich auch so ein bisschen der Motivationsfaktor total verloren gehen und die Freude am Stricken. Deswegen ist mein Thema im Moment so ein bisschen, wie ich das schaffe, den Fokus zu behalten, beziehungsweise habe ich mich auch gefragt, woran das liegt, dass ich jetzt unbedingt ständig neue Sachen anfangen möchte. Und ich glaube, das ist zum einen, so doof es klingt, vielleicht einfach der Wetterumschwung, so dieses, dass der Sommer kommt, dass man merkt, also Farben wirken auf mich jetzt ganz anders in dem Licht. Ich habe viel mehr Lust auf leuchtende, fröhliche, knallende Farben. Dabei mag ich eigentlich sonst eher gedämpfte Farbtöne. die oft auch mal so ein bisschen ins Dunkle übergehen und mag auch sehr gerne neutrale Farbtöne. Aber wie gesagt, jetzt muss es Neonpink sein und total grell und dann hätte ich gerne noch einen Sommerloop und diverse Teilchen für den Sommer und hast du nicht gesehen, ne? Und es bringt meine ganze schöne Planung durcheinander, denn ich habe mir jetzt mal so aufgeschrieben, was eigentlich so meine Pläne waren für das Jahr oder was ich immer so gerne im Hinterkopf hatte, was ich gerne noch machen wollen würde. Und da waren meine Pläne einfach, dass ich zumindest jetzt im Sommer schon mal Handschuhe für mich gestrickt haben möchte, weil das ist nämlich sowas, ich kriege immer im Winter total trockene Hände und irgendwie habe ich nie Lust oder nie die Muße im Winter, mir dann noch schnell ein paar Handschuhe zu stricken. Das finde ich immer belastend, deswegen hatte ich eigentlich vor, das jetzt immer im Sommer zu machen, damit ich da quasi für den Winter gerüstet bin. Das gleiche gilt für Socken für mich, die ich machen wollte. Ich wollte meine Sockenschublade auffüllen. Ich wollte mir Strickjacken und zumindest nochmal einen Kuschelpulli für den Winter stricken. Also es wollte ich halt alles jetzt so ein bisschen im Sommer machen, wie gesagt, dass ich dann vorbereitet bin und dass ich dann nicht last minute auf einmal wieder alles anschlagen muss. Ja, schöne Pläne, ne? Dann hatte ich eigentlich noch vor, für Freunde diverse Kleinigkeiten zu stricken, unter anderem Socken, für meinen Mann ein paar Puschen, für das Kind von Freunden ein nettes Spielzeug aus meiner ganzen Restewolle, die ja auch noch im Stash irgendwie vor sich hin vegetiert. Ja, und kurz und gut, ich schaffe eigentlich gar nicht, das alles umzusetzen, was ich jetzt gerne hätte. Und was mir im Moment total hilft, muss ich echt sagen, ist der Thread MMM in der Gruppe Podcasting auf Deutsch. Der hat eigentlich, glaube ich, so ein bisschen zum Ziel, den Stash zu verstricken. Und jeden Monat oder zum 7. jedes Monats postet man so, was man im letzten Monat geschafft hat. Und bis jetzt bin ich da immer ganz gut dabei gewesen und das hat mir eigentlich immer total gut geholfen, so ein bisschen den Fokus zu behalten, weil ich statt den Schwerpunkt darauf zu legen, immer nur davon zu träumen, was ich machen könnte, mir auch mal wieder bewusst gemacht habe, was ich jetzt zum Beispiel im letzten Monat eigentlich alles fertiggestellt habe. Und es war oft so, dass ich dann die Fotos eingereicht habe und selbst noch das Gefühl hatte, ich habe irgendwie gar nicht wirklich was geschafft. Und dann habe ich die Fotos gesehen und mir gedacht, boah, irgendwie habe ich echt ganz schön viel geschafft. Und das hat total geholfen, einmal anzukämpfen, dagegen ständig was Neues anschlagen zu wollen, weil man dann doch zufrieden war mit dem, was man hatte. Und zum anderen hat es mich auch wirklich total motiviert. Also da leitet sich auch übrigens diese Abkürzung für den Thread her, der nennt sich MMM für Motivation, Meilensteine und Motto-Monate. Ja, weil es jeden Monat auch nochmal ein Motto gibt, dem man, wenn man möchte, folgen kann, aber eben auch nicht muss. Und das finde ich auch noch das Schöne an diesem Thread, dass man da so ein bisschen zwanglos unterwegs ist. Manche Mitglieder stecken sich auch Ziele für den nächsten Monat, was sie gerne schaffen würden, welchen Stash sie gerne verstricken würden. Ich mache das gar nicht, weil ich für mich schon in meinem restlichen Leben genug Ziele habe oder Sachen habe, die mich beschäftigen und ich möchte so für mich das Gefühl haben, dass Stricken doch noch was ist, wo ich so ein bisschen die Freiheit habe, selber zu wählen und zu überlegen, was ich machen möchte und was nicht. Also ich möchte mir schon noch ein bisschen Raum für neue Ideen lassen und nicht mein ganzes Jahr durchplanen. Aber ich muss sagen, das habe ich mir jetzt vorgenommen, wieder öfter mal in diesem Thread wieder ein bisschen aktiver zu sein und auch nochmal vielleicht für mich zu gucken, was habe ich in den letzten immerhin 6 Monaten, das ist die Hälfte dieses Jahres, auch schon alles geschafft. Und ich hoffe, dass mir das jetzt so ein bisschen helfen wird, ja, in diese totale, wie nennt man das? Starthitis nennen das die Engländer, ne? Oder die englischen Revelry-Mitglieder. Nennt man das Kreativitätschaos? Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist einfach für mich wirklich nur so ein Inspirations-Overkill. Ja, um dem entgegenzuwirken, glaube ich, wird das jetzt echt gut helfen. Und was ich auch noch machen werde, ich glaube, dass ich jetzt jeden Monat zumindest probiere, eine Kleinigkeit fertig zu machen, weil also ein Handschuh zum Beispiel, der ist ja eigentlich auch echt schnell gestrickt, ne? Sind wir mal ehrlich. Ja, damit würde ich gerne die Rubrik aktuelle Projekte soweit abschließen und zum Bereich Anleitungen und Designer, die mich besonders interessieren, kommen. In dieser Folge möchte ich euch Anleitungen der Firma Cheval Blanc vorstellen. Cheval Blanc ist eine französische Wollfirma, von der ich nicht allzu viel weiß. Ich bin durch Zufall mal auf sie gestoßen, als ich im Urlaub in einem Wollgeschäft relativ viel Wollqualitäten von ihr gesehen habe. Und was ich auf den ersten Blick so interessant fand, war, dass viele Wollqualitäten Mischgarne waren zwischen reiner Wolle eben und aber eben auch Polyamid oder Acryl quasi. Und ich persönlich aber fand, dass diese Wollqualitäten sich dafür, dass eben quasi Plastik oder Polyacryl mit beigemischt war, dass sie sich dafür doch noch sehr gut anfassen ließen. Und das hat mich schon fasziniert. Also wenn ich nicht auf die Banderole geguckt hätte, dann wäre mir das teilweise gar nicht aufgefallen, muss ich ehrlich sagen, oder nur sehr gering aufgefallen. So von der Haptik her waren die echt durchweg oder waren sehr viele von diesen Wollmischungen echt durchaus okay für mein Empfinden. Aber ich bin noch jemand, wie gesagt, ich bin da nicht so strikt. Also ich finde, dass Garnmischungen mit Polyacryl oder Acryl auch durchaus ihre Berechtigungen haben. Zum einen kann das für manche Projekte durchaus sinnvoll sein, dass man nicht nur eine reine Wolle hernimmt, und zum anderen ist und bleibt es halt für viele auch einfach eine Preisfrage, ne? Also ich habe mich eh schon gefragt, wie andere Strickerinnen in anderen Ländern das so auswählen, weil es ist halt auch immer irgendwie so ein bisschen eine Preisfrage, ob man sich jetzt reines Kaschmir und Leinen, Seide, ja, diese ganzen extra Wollqualitäten, ob man die sich so auch leisten kann. Das kommt ja noch mit dazu. Ups, da muss ich mir jetzt selber nochmal dazwischen quaken. Zum Glück ist mir das aufgefallen, als ich nochmal hier reingehört habe. Was ich gerade gesagt habe, war ein typischer Fall von Lena redet mal unreflektiert vor sich hin. Das hat sich jetzt so angehört, als würde ich denken, dass Strickerinnen in anderen Ländern sich keine hochpreisige Wolle leisten können. Was ich eigentlich sagen wollte, war, dass manche Luxusfasern wie Kaschmir, Seide und Co. eben auch nochmal andere Anforderungen stellen an die Art der Pflege und natürlich auch einen anderen Wärmegrad haben, und dass allein deswegen schon in anderen Kulturkreisen das sinnvoll sein kann, sich eine andere Wolle auszusuchen, eben weil man in einem anderen Klima lebt oder weil man seine Sachen zum Beispiel mit der Hand waschen muss, wohingegen andere vielleicht einen ganz tollen Wollwaschgang haben und so weiter und so fort. Ja, das war das, was ich eigentlich sagen wollte. Gut, dass mir das nochmal aufgefallen ist und dass ich das nochmal korrigieren konnte. Es wäre mir jetzt echt unangenehm gewesen, wenn das so rübergekommen wäre. Bei Ravelry sind die Anleitungen von Cheval Blanc durchweg eingepflegt. Also soweit ich das jetzt jedenfalls überblicken konnte, das fand ich eigentlich total positiv. Komisch fand ich dafür, dass es eigentlich fast gar keine Projekte oft gibt, obwohl manche Anleitungen durchaus ihren Reiz haben, finde ich. Also wenn man jetzt mal mit Drops vergleicht, da findet man doch auch immer noch zu den Anleitungen oft schon durchaus einige angelegte Projekte bei Ravelry. Und das hat mich jetzt ein bisschen gewundert. Ich selber habe mich ein bisschen auf der Webseite umgetan von Cheval Blanc. Und es ist eigentlich nicht weiter schwierig, sich Anleitungen dort runterzuladen. Man muss allerdings halt seine E-Mail-Adresse an die, also das Verfahren ist vielleicht ein ganz klein bisschen umständlich. Man kommt quasi auf die Seite von der Anleitung und dann muss man eben klicken, dass man die sich runterladen möchte. Und dann muss man erst nochmal seine eigene E-Mail-Adresse verifizieren lassen. Und dann ist es aber okay. Und wenn man dann was runterladen möchte, muss man drauf achten. Also es war bei mir so, da muss man das Herkunftsland eingeben. Und ich gehe dann immer schon automatisch auf D für Deutschland oder auf G für Germany. Aber nein, man muss A für Almanie logischerweise eingeben. Und dann, wie gesagt, kriegt man das Muster ohne Probleme und auch ohne zusätzliche unerwünschte Werbung an das Mailpostfach geschickt. Das habe ich jetzt mit ein paar Anleitungen gemacht, die ich eigentlich ganz schön fand. Und zumindest bei den Anleitungen, die mich interessiert haben, und ich glaube, das waren jetzt so ungefähr zwischen 5 und 10 Stück, da waren die allermeisten Na, da waren auf jeden Fall 99% bis auf ein Poncho in mehreren Sprachen erhältlich. Also einmal logischerweise in Französisch, aber darüber hinaus auch in Englisch, in Deutsch, in Spanisch und in Niederländisch. Und das finde ich echt schon ein totales Entgegenkommen dafür, dass es immerhin auch eine kostenlose Anleitung ist, ne? Sind wir mal ehrlich. Wobei, ich bin da mittlerweile auch nicht so, also wenn die Anleitung Finnisch oder Japanisch ist, da komme ich auch noch mit Google Translate zur Not zurecht. Aber natürlich ist es cool, wenn man das dann hier fertig übersetzt noch quasi umsonst geliefert bekommt. Ich habe mich jetzt mal vorwiegend nach Anleitungen für Frauen umgesehen, wobei ich zu meiner Verteidigung sagen muss, ich habe auch mal in den Männerbereich geguckt und ja, der glänzt mit gerade mal 4 Modellen für Männer. Also das finde ich schon irgendwie krass. Ich glaube sogar über alle Bereiche hinweg, egal ob man jetzt Pullover, Strickjacken oder auch sogar Accessoires eingegeben hat oder hätte, es gab einfach nur 4 Pullover. Bumm, das war's. Und dem gegenüber stehen, glaube ich, ungefähr, also garantiert über 100 so Anleitungen für Frauen und bestimmt noch mal so viel Anleitungen für Babys und Kleinkinder. Also das fand ich schon irgendwie echt lustig. Beziehungsweise interessant. Aber gut, kommen wir mal zu den Anleitungen, die ich echt schön fand für Frauen. Ich habe mich vorwiegend an Oberteilanleitungen orientiert. Da wäre einmal das Modell Pullover CB1910. Ist ein total schöner Pullover. Na gut, ich muss euch vorwarnen, ich glaube, ich finde jeden Pullover schön, der einen echt großen und weiten Rollkragenausschnitt hat. An dem Model ist dieser Rollkragenausschnitt so groß, dass er auf jeden Fall ihre komplette Schulterweite bedeckt, würde ich sagen. Also er ist so weit wie ihre ganze Schulter und auch schön tief. Ist aus einem dickeren Garn gestrickt, also sieht zumindest nach einem dickeren Garn aus. Ich würde schon zumindest auf Worsted Weight tippen. Ist in so einer grauen Wolle. Die nennt sich Tobian. Ah, ich glaube, die habe ich damals in dem Wollgeschäft auch gesehen. Die war eigentlich auch ganz nett und ich glaube auch ein Mischgarn. Und aber in ganz dicken Zöpfen gestrickt, die finde ich durch diese neutrale Farbe auch echt gut hervortreten. Ich würde sagen, das läuft so unter diesem Motto, ein schöner, warmer, kuscheliger Strickpullover, wenn es ganz kalt ist im Winter und man sich echt einfach nur irgendwo einmuggeln will, weil das wirkt jetzt schon wie so ein recht dicker, fetter Pullover. Aber total schön mit den Zöpfen. Das sind, ich glaube, 3 verschiedene Zöpfe. Und die laufen komplett über die Vorderseite. Die Arme sind auch noch mit diesen Zöpfen versehen. Und ja, auf jeden Fall sieht echt schön aus und ich glaube, der wäre auch echt schnell gestrickt. Hier steht als Nadelstärke Nummer 5. Ich nehme jetzt mal an, dass das US-Größen sind. Oder ich könnte mir vorstellen auch, dass die französischen und die amerikanischen Nadelgrößen vielleicht gleich wären. Dann ist es wahrscheinlich ungefähr so eine Nadelstärke 6 oder 7 mm, denke ich mal. Ja, würde ich mir auf jeden Fall vielleicht überlegen zu stricken, auch wenn das für mich mal wieder, jammer, jammer, jammer, eine richtig dicke Wolle ist. Aber wie gesagt, im Winter ist es bestimmt nicht verkehrt und der Pullover sieht echt schön kuschelig aus. Und das ist so ein Pullovermodell, der auch ein bisschen länger ist. Also er geht jetzt nicht bis in die Kniekehlen, aber er ist jetzt schon so von der Länge her, würde ich sagen, 10 cm bis über die Taille. Er sitzt schon ein bisschen tiefer an der Hüfte und dadurch wirkt das Ganze echt so ein bisschen locker lässig und da könnte ich mir auch vorstellen, dass da ein bisschen mehr Weite gar nicht verkehrt wäre. Also wenn der ein bisschen kastiger wäre oder ein bisschen weiter, ich glaube, das käme ganz gut rüber soweit. Als nächstes habe ich das Modell Nummer CB1806. Das wäre jetzt was für den Sommer. Weil es ein Kurzarmpullover ist. Also, und die Ärmel sind nämlich genau das, was ich so interessant finde an diesem Pulli. Die gehen quasi bis knapp über den Ellbogen. Also, andersrum. Sie enden kurz vor dem Ellbogen. Der Pulli selber ist glatt rechts gestrickt, aber die Ärmel haben ganz interessante Falten, die sind so gekräuselt und das erinnert mich total an die 80er. Da war das, glaube ich, auch mal in. Und teilweise, als die 80er Jahre so ein bisschen ihr Revival jetzt erlebt haben, hat man diese Oberteile auch in den Läden gesehen, aber eben meistens aus genähtem Stoff. Ich habe das noch nie gestrickt gesehen. Ich überlege gerade, wie ich das am besten beschreibe. Das sind wirklich so Kräusel am Oberarm und ich finde, das sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Es sieht echt ganz nett aus. Das Model trägt auch eine Sonnenbrille dazu mit so einem roten Rand und der Pulli oder dieses Oberteil ist ganz in Rot. Das wirkt total sommerlich, luftig, frisch. Diese Anleitung habe ich mir mal heruntergeladen, weil ich ganz neugierig war, wie man diese Kräuselungen in die Ärmel reingestrickt hat. Und ich habe mir die Schemazeichnung angesehen und bin mir nicht ganz sicher, ob der Plan so aufgeht. Also die Ärmel kräuseln sich dadurch oder diese Kräuselungen arbeitet man dadurch, dass die Ärmelzunahmen sehr, sehr stufig gearbeitet sind und dass dadurch halt immer Stoff übrig bleibt. Und ich nehme mal an, also man würde die Ärmel jetzt per Anleitung quasi zusammennähen. Und ich nehme mal an, dass beim Zusammennähen dann dieser Stoff, der übrig ist oder dass der zu viel ist, sich da eben so zusammenfaltet. Ein ganz kleiner Restzweifel bleibt bei mir dann doch trotzdem, ob diese Falten dann wirklich auch so gewollt in der Realität rüberkommen, wie sie jetzt in dem Moment an dem Model wirken. Fällt für mich vielleicht auch schon fast in die Kategorie Oberteile, die man vielleicht doch lieber nähen sollte. Ich weiß es nicht. Es gibt ja so ein paar Sachen, denke ich immer, die muss man nicht stricken, die sollte man vielleicht lieber nähen. Also, weil man einfach mit einem Stoff nochmal andere Effekte erzielen kann, als mit einem Gestrick. Gestrickt wird ganz anders. Und wie gesagt, da bin ich mir nicht sicher, wenn man dieses Gekräusel machen würde, ob das wirklich so gewollt aussehen würde, wie es letzten Endes gemeint ist, oder ob man dann nicht doch in der Öffentlichkeit damit unterwegs wäre und die Leute sich denken, ja, irgendwie nicht wirklich, also da hat mal wieder jemand was Selbstgestricktes an, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Aber wie gesagt, das ist ein schönes Sommermodell und ja, vielleicht möchte jemand von euch das mal nachstricken, dass ich mir das angucken kann und vielleicht lasse ich mich dann überzeugen, das doch auch nochmal zu probieren, weil wie gesagt, das reizt mich schon ein bisschen. Ja, da erkennt man so ein bisschen die Linie, ne? Also, dass ich halt im Moment vom Sommer so angefixt bin und vom Sommer gestrickt und auch so ein bisschen von diesen schönen leuchtenden Farben. Dann als nächstes war eins meiner Modelle, die ich glaube, ich am ehesten nachstricken würde. Das Modell Nummer CB1519. Ja, ganz logisch würde ich das nachstricken wollen auch. Auch das hat jetzt einen sehr weiten Rollkragen, schön breit. Und ist in hell und dunkelgrauer Wolle. Ich glaube, es ist grau gestrickt. Also es ist auf jeden Fall, da gibt es einen schönen Kontrast. Es sind zwei unterschiedliche Farben in hell und dunkel. Und ich habe auch diese Anleitung mir runtergeladen, weil ich neugierig war und wissen wollte, was das für ein Muster ist, ob das vereil ist, weil es so kariert rüberkommt ein bisschen. Und man kann nicht ganz so gut ranzoomen. Also man kann ein bisschen ranzoomen, aber trotzdem erkennt man das Muster nicht richtig gut. Ich habe jetzt aber mal nachgeguckt, das ist tatsächlich ein Hebemaschenmuster und ich glaube, vielleicht probiere ich mal aus, das nachzustricken mit zwei unterschiedlich farbigen Garnen, weil ich finde, das kommt richtig schön raus. Es hat so ein bisschen, ja, der Mustereffekt ist richtig schön und ich glaube, das könnte man, wenn nicht für diesen Pullover, dann doch auch für einen anderen durchaus nutzen. Wobei, ich finde, der ist auch richtig schön. Wird aber auch mit einer dickeren Nadel gestrickt. Also hier steht Nummer 4,5. Das wird wahrscheinlich auch so 5 oder 6 mm sein, schätze ich mal, ne? Also da müsste ich dann auch downsizen. Aber das ist jetzt nicht so das Riesenproblem. Und wäre auch eben eher was für den Winter, weil das eben ein langärmeliger, relativ dicker Pulli ist. Ich nehme jetzt auch mal an, wenn man die zwei Wollqualitäten verstrickt, dann würde wahrscheinlich auch das Gestrick ein bisschen dicker werden, ne? Das hatte ich jetzt nicht so bedacht, als ich mir das angeguckt habe. Ich glaube, allein deswegen würde es wahrscheinlich mehr Sinn machen, das dann in einem Fingering-Garn nachzustricken, weil wenn man dann zwar ein Decay verstrickt und das Ganze in einem Hebemaschenmuster und zwei verschiedene Farben hat, dann frage ich mich, ob das nicht irgendwie ein bisschen doppelt so dick werden würde. Also es würde bestimmt nicht ganz so dick und steif werden wie jetzt Vereil. Ja, aber ich glaube, da würde einem trotzdem ganz schön warm werden. Ja, ich glaube, das Muster muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren nachzustricken. Dann noch ein Modell, was ich wirklich schön finde und was ich, wie ich finde, typisch französisch ist. Das ist so ein Pulmarin, nennt man das, glaube ich. Ein dunkelblauer Pulli mit weißen Streifen vorne an der Front. Das ist so dieser typische Matrosenlook, wie man ihn kennt, ne? Halt mit Ausnahme dessen, dass die Streifen eben nicht über die komplette Länge des Pullovers verlaufen, sondern wirklich nur über die Oberarme und die Brust. Und das finde ich wirkt total schön und luftig und sommerlich und leicht. Und ja, von der Nadelstärke scheint es auch okay zu sein. Das ist eine 3,5. Auch da habe ich mir die Anleitung nochmal angeguckt. Und ich, weil ich eben auf die Maschenprobe neugierig war. Und ich glaube, die liegt so bei, weiß ich nicht, 24 oder 26 Maschen auf 10 cm. Das finde ich auf jeden Fall durchaus gängig und gut. Das Model trägt dazu High Heels und so eine kurze weiße Hose. Das wirkt dadurch sehr sommerlich und leicht, das Modell. Finde ich echt schön. Wobei ich muss sagen, wenn man sich auf der Seite umtut, ja, und auch generell auf anderen Anleitungsseiten, ne, die armen Models, die tun mir schon manchmal leid, wie die sich verrenken müssen und irgendwelche Gesten durchführen. Und eben bei Cheval Blanc teilweise, finde ich persönlich, machen die auch teilweise solche Verrenkungen, dass man gar nicht so wirklich viel von dem Strickteil erkennt. Also bei manchen Sachen war das tatsächlich so, dass ich gar nicht richtig sehen konnte, wie fällt es eigentlich, wie sieht es eigentlich aus. Wie gesagt, der Zoom funktioniert auch nur bedingt. Und dadurch ist es manchmal ein bisschen schwer einzuschätzen, wie das hinterher dann umgesetzt eben aussieht. Und ja, das wäre halt der Vorteil, ne? Wenn man bei Ravelry jetzt da ein paar angelegte Projekte dazu hätte, dann könnte man das ein bisschen besser beurteilen. Wobei ich jetzt auch denke, naja gut, bei einem Raglan mit ein paar Streifen oben vorne auf der Brust und an den Oberarmen, da kann man ja wahrscheinlich auch echt nicht viel falsch machen, ne? Aber ich erinnere eben an das, an den Kurzarmpullover mit den gekräuselten Armen. Da hätte ich das schon echt interessant gefunden. Und dann habe ich auch noch was für all diejenigen, die gerne mit mehreren Farben stricken, die gerne Vereil mögen oder auch generell ein bisschen mehr Farbe. Also wobei es jetzt nicht kreischbunt. Zum einen haben wir da das Modell CB17. Das ist ein Raglan Pulli in, na, ich glaube, das ist so ein bisschen dunkelrot gehalten. Aber oben über die Schulter verlaufen zu Zickzackstreifen in 6 oder 7 verschiedenen Farbtönen. Und das sieht wirklich richtig schön harmonisch aus. Also das sind so Streifen in dunkel, helllila, in weiß, orange und rot. Und durch die Farbwahl wirkt der Pulli jetzt richtig wie so ein Herbstteil auf mich. Wobei, das würde bestimmt auch im Sommer gut gehen. Und was mir besonders an dem Pulli gefällt, ist, ich glaube nämlich, dass obwohl das Vereil ist, dass sich die Musterwiederholungen sehr schön stricken lassen. Ich glaube, das ist auch ganz gut was für Vereil-Anfängerinnen. Weil als ich mit Vereil angefangen habe, fand ich immer am schlimmsten, also zum einen ist es ja oft so, dass manche noch gar nicht mit beiden Fäden gleichzeitig stricken können, sondern manche stricken mit einem Faden und nehmen dann für die andere Farbe anderen Faden immer noch mal extra in die Hand. Also ich glaube, dadurch lässt sich das Muster ganz gut stricken, dadurch, dass es eben so Zickzackstreifen sind. Also ich glaube, das sind wahrscheinlich so, wahrscheinlich strickt man 5 Maschen mit einer Farbe und dann eine Masche mit einer anderen und so. Ich glaube, das geht ganz gut und ist echt schön, gefällt mir gut und man kann ein bisschen mit Farbe spielen, das ist auch nicht schlecht. Also den Pullover habe ich mir auch runtergeladen, weil den werde ich mir auch auf jeden Fall ein bisschen weiter höher auf meine Projekteliste stellen, weil der sehr schön ist. Ich mag diese sanften Farbübergänge sehr gerne. Und parallel dazu für alle, die gerade sehr auf Ponchos stehen, gibt es auch noch das Modell CB1015. Das wirkt von der Farbzusammenstellung her ganz ähnlich. Ist auch in so einem Dunkelrot, dann mit Dunkellila, Helllila, Weiß und so weiter. Ein bisschen Gelb-Pink. Und also alles sehr warme und auch sehr fröhliche Farben. Und der Poncho hat eine Kapuze. Das finde ich irgendwie gar nicht schlecht. Und das Dreieck von diesem Poncho zeigt nach vorne. Also es gibt ja auch Ponchos, die so schräg verlaufen über den Oberkörper, ne, wo die längere Seite zum Beispiel rechts an einem dran ist und die kürzere Seite links. Aber hier hat man eben die Spitze des Dreiecks vorne. Das finde ich aber gar nicht so schlecht. Ich habe auch da mal in die Anleitung gespitzt, weil ich neugierig war, wie die sich stricken lässt. Und es ist, glaube ich, da tatsächlich so, dass vorgesehen ist, dass man die in Einzelteilen strickt und dann vorne zusammennäht. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, das ließe sich bestimmt auch gut machen, dass man das in einem Stück strickt. Also ich glaube, Nähen ist da nicht unbedingt notwendig bzw. erforderlich. Und das wäre, glaube ich, echt ein cooles Teil für den Herbst. Das wäre echt nicht schlecht. Finde ich richtig cool. Ja, und wie ich angedeutet habe, gibt es auch ganz viele Anleitungen für Babys und Kleinkinder. Viele total süß und zum Quieken schön. Aber wie ich festgestellt habe, auch sehr, sehr viele gestrickte Strampler. Und so süß die sind, hier mal meine Frage an alle Mamas. Sind solche gestrickten Strampler wirklich alltagstauglich? Ich habe mich das wirklich schon gefragt, wenn ich für Freundinnen was stricken wollte, beziehungsweise für deren Babys eben. Und da habe ich immer total geschwankt. Ich finde zum einen diese Strampler echt so schön, weil die sehen so drollig aus, weil die oben eben so eng sind und dann kommt der Windelbereich und ist ganz dick und hat so Zunahmen und dann hat man noch so drollige Schüchen jetzt dabei. Also in dieser Anleitung, Entschuldigung, habe ich vergessen zu erwähnen, diese Anleitung heißt Modell Strampler Babyschüchen CB183031. Ja, aber um nochmal darauf zurückzukommen, gebraucht ihr sowas? Findet ihr sowas praktisch? Oder fallen solche Dinge nicht eher wieder in die Kategorie Kleidungsstücke, die man vielleicht lieber aus Stoff nähen sollte? Also ich meine allein auch, dass sie vielleicht waschmaschinentauglich sind. Und ich glaube, so Stoff trocknet wahrscheinlich ja auch einfach schneller als Wolle, oder? Was ich auch noch total süß finde, auch eben für Babys, ist so ein Kleidchen, auch aus Wolle. Aber da, finde ich, geht es vielleicht auch so zum Drüberziehen über ein T-Shirt oder so. Wenn die noch krabbeln, geht es, glaube ich, ganz gut. Und zwar ist dieses Kleid, hat so Zunahmen unterhalb des Oberkörpers für den Rock und dadurch kräuselt sich das total süß. Und es hat richtig schöne Abschlüsse. Also oben einmal, wo der Halsausschnitt ist und auch unten am Rock hat es richtig schöne Häkelkanten. Diese Anleitung nennt sich CB1637. Die verlinke ich euch dann auch. Und analog dafür habe ich auch nochmal einen gestrickten Anzug. Ich glaube, der ist unisex. Das geht für Jungs und für Mädels, würde ich sagen. Für Babys, also das Kleid eben gerade, war auch für Kleinkinder. Ich glaube, da ging die Größe bis 24 Monate, wobei ich aus Erfahrung oder aus leidvoller Erfahrung sagen muss, da ich auch schon Teile für Babys gestrickt habe, dass so Babygrößen ja echt immer schlecht einzuschätzen sind. Wenn man nicht gerade ein lebendiges Modell hat zum selber Maß nehmen, ist es manchmal schwierig. Also das Kleid ging bis 24 Monate und diese Größe geht von 0 bis 18 Monate. Ist auch so ein Strampler, eigentlich in glatt rechts, aber oben an der Brust hat er ein richtig schönes Schachbrettmuster aus rechts-links versetzten Rippen. Also wenn ihr auf der Suche seid nach hübschen Babyanleitungen, weil im Freundeskreis gerade was Kleines auf die Welt gekommen ist, da seid ihr da bei Cheval Blanc auf jeden Fall auch gut bedient. Ebenso wie wenn ihr einfach Frauenpullover und Frauensachen sucht. Ja, bei Männersachen, wie gesagt, da wird es dann schon ein bisschen schwieriger, wie ich ja schon eingangs erwähnt habe, ne? So, und in der Kategorie Techniktipps beschäftige ich mich diesmal mit dem Thema Knopflöcher. Ja, Knopflöcher sind, glaube ich, ein Themengebiet, da kann man auch gut und gerne eine Dissertation drüber schreiben. Vielleicht hat es auch schon mal jemand gemacht, beziehungsweise vielleicht ist da gerade jemand dabei. Wenn ja, dann viel Glück und viel Erfolg. Ich selber habe mich jetzt damit beschäftigt, weil ich eben an meiner Jacke gerade stricke und das ist mittlerweile die, wenn man die Fehlversuche mit reinrechnet, ist das die vierte Strickjacke, die ich gerade mache. Und da hatte ich schon genug Möglichkeiten, sage ich mal, mich daran auszutoben. Für mich sind Knopflöcher echt so ein bisschen fiese Dinger, weil man sich in aller Regel darum schon Gedanken machen muss, bevor man anfängt, die Jacke zu stricken oder das Oberteil zu stricken. Und das finde ich total nervig, weil wenn ich anfange, etwas zu stricken, dann möchte ich erstmal ganz gemütlich hin und her stricken, die Wolle genießen, das Muster bewundern und so vor mich hin trudeln und möchte mich nicht damit beschäftigen müssen, in welcher Reihe bin ich denn jetzt und an welcher Seite vom Knopfband oder auf welcher Seite muss ich das Knopfloch arbeiten. Am liebsten wäre es mir, glaube ich, man könnte die einfach erstmal ignorieren. Das war letzten Endes auch der Grund, warum ich bei meiner letzten Jacke die Knopflöcher total ignoriert habe, nachdem ich einen Hinweis gesehen habe, dass man sowas auch im Nachhinein einfügen kann. Das nennt sich dann Afterthought Buttonhole und wird Elizabeth Zimmerman zugeschrieben. Das ist übrigens auch ein ganz witziger Fakt zu dieser ganzen Knopflöcher-Thematik, dass ganz wichtig ist, wer jetzt dieses Knopfloch erfunden hat. Also jedes Knopfloch, was ich bis jetzt recherchiert habe, wurde immer einer bestimmten Person zugeschrieben und es schien immer sehr wichtig zu sein, das ja auch nicht zu vergessen, wer das erfunden hat. Und ja, ich frage mich jetzt sogar schon, ob man da ein Patent anmelden kann, wenn man so ein gestricktes Knopfloch designt hat, kann man das sagen? Also das fände ich voll witzig, das mal zu wissen oder total spannend zu wissen, ob man da ein Patent drauf anmelden kann. Da wäre ich vielleicht sogar motivierter, jetzt noch ein paar Versuche selber zu starten, um das Ganze noch zu verschlimmbessern. Wie dem auch sei, ich komme vom Thema ab. Das Thema war eben das Afterthought Buttonhole, das habe ich bei meiner letzten Jacke gearbeitet und es war eigentlich auch soweit ganz okay. Also ich sage mal, es hat geklappt. Es wäre vielleicht hilfreich gewesen, wenn mir vorher bewusst gewesen wäre oder wenn ich mir vorher bewusst gemacht hätte, dass diese Jacke immerhin 12 Knöpfe haben sollte und dementsprechend natürlich auch 12 Knopflöcher. Das war nämlich so eine Jacke mit einer relativ breiten Knopfblende. Und dementsprechend musste ich die dann eben 12-mal hintereinander einfügen, diese Löcher. Und das war, ich bin ganz ehrlich, schon ein Gefrickel. Aber es ist ja auch immer gut zu wissen, dass man sowas kann und dass sowas machbar ist, falls man mal irgendwo nachträglich einfach ein Knopfloch reinarbeiten muss. Wie macht man das? Ich beschreibt das Verfahren jetzt mal so genau, wie ich kann, auch wenn dann vielleicht noch ein paar Unsicherheiten bleiben, aber da müsst ihr mich einfach nochmal über Ravelry drauf ansprechen oder wie gesagt, ich verlinke die meisten Techniken auch nochmal. Ich habe für meine 12 Knopflöcher erstmal 12-mal jeweils eine Masche markiert, wo ich dieses Knopfloch einsetzen möchte, beziehungsweise noch davor habe ich eine Maschenprobe gearbeitet und habe da dieses Afterthought Buttonhole ausprobiert. Und das würde ich ganz, ganz dringend jedem empfehlen, der vorhat, sowas zu machen, weil bei diesem Afterthought Buttonhole wird im Prinzip eine Masche aufgeschnitten und dann wird der Faden aufgedröselt und dann kann man sich eben überlegen, wie weit man diesen Faden aufdröseln will. Aber man kommt eigentlich jetzt nach meiner Erfahrung nicht drumherum, zumindest noch eine Masche links und eine Masche rechts dazu aufzudröseln. Und dann hat man im Prinzip oben und unten schon mal 3 offene Maschen. Und allein damit wird das Knopfloch schon relativ groß, so jetzt nach meiner Erfahrung. Deswegen würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, vorher eine Maschenprobe zu machen und das auszuprobieren, im Trockenen nochmal zu üben, damit ihr seht, wie das hinterher wirklich wird. Gut, also ich hatte jeweils diese Maschen markiert, indem ich immer einen Restfaden genommen habe und den durchgefädelt habe an der Blende, sodass ich wusste, okay, die sind jetzt zumindest eben platziert und gleichmäßig platziert. Und das ist eben der ganz große Vorteil am Afterthought Buttonhole, dass man im Nachhinein entscheiden kann, wo platziert man die Knopflöcher. Und man muss sich eben auch nicht vorher Gedanken machen, dass man sie gleichmäßig platziert. Ne? Weil es ist einfach sonst, wenn man die von vornherein arbeitet, finde ich echt blöd, zu gucken, dass man genau auf die Länge im Endeffekt auch kommt, auf die man kommen möchte. Und es sieht halt doof aus, wenn man von unten nach oben strickt und die Knopflöcher sind nicht in einem gleichmäßigen oder sollen in einem gleichmäßigen Abstand bleiben. Und dann hat man das Problem, dass oben das Knopfloch nicht genau ganz oben sitzt. Ich finde, das sieht immer voll blöd aus. Ja, wie gesagt, das war mein Grund fürs Afterthought Buttonhole und ich glaube, das ist auch der größte Vorteil vom nachträglichen Knopfloch, dass man sich ganz viele Gedanken im Vorhinein schon spart. Also, man schneidet eine Masche auf und trennt dann so viele Maschen auf, wie man eben für das Knopfloch braucht. Ich habe jeweils eine Masche links und eine Masche rechts aufgetrennt und hatte damit drei offene Maschen. Und das hat bei mir gereicht für einen Knopf, der ungefähr, ich glaube, 15 mm Durchmesser hatte. Und was ich auch nicht bedacht hätte, was man aber im Hinterkopf haben muss, die Fadenenden bei diesem Afterthought Buttonhole, die sind echt kurz. Und ich habe in drei verschiedene Quellen geguckt und es steht immer nur da, ja, dann die Fadenenden vernähen. Und ich bin jetzt mal ganz ehrlich, das ist praktisch gar nicht möglich, weil in aller Regel schafft man das noch nicht mal, den Faden durch eine Nähnadel zu fädeln, so kurz ist der. Also das ist eigentlich obsolet, der Gedanke, dass man das vernähen kann. Ich habe mir dann so beholfen, ich habe dann mit dem Faden, bin noch einmal um sämtliche Maschen rumdrum und habe die Maschen gesichert und habe dann ganz zum Schluss das Knopfloch nochmal mit dem sogenannten Feston, Stich heißt der im Deutschen, beziehungsweise mit dem Blanket Stitch versäubert. Und dadurch, dass ich den versäubert habe, das habe ich ziemlich genau gemacht, dadurch habe ich eben nochmal die Fadenenden quasi gesichert. Aber ich bin ganz ehrlich, ich könnte jetzt nicht drauf schwören, dass die Fadenenden an sich, also ich hoffe, dass die sich beim Waschen eben ein bisschen verfilzt haben und dass die durch diesen Blanket Stitch gut gesichert sind, gut festgenäht sind. Das glaube ich eigentlich auch, sehe ich eigentlich auch kein Problem mit drin. Aber wie gesagt, richtig vernäht sind die nicht. Also das ist so ein bisschen der große Nachteil, finde ich jetzt persönlich. Bei dem Oberteil oder bei der Jacke, die ich jetzt gestrickt habe, fällt es aber nicht so ins Gewicht, weil ich jetzt überlegt habe, wie gesagt, die Blende ist eh ein bisschen breiter und die hat, dadurch, dass sie sehr breit ist und man dann immer 12 Knöpfe knöpfen muss, um die an- oder aufzumachen, also auf- oder zuzumachen, glaube ich, hätte ich eh keine Lust, die immer so auf- und zuzuknöpfen und ich glaube, ich werde sie jetzt einfach immer wie ein Pullover über den Kopf ziehen, also einfach auch, weil ich zu faul bin. Und von daher kann ich euch da jetzt auch gar keine Praxistipps geben oder irgendwie nochmal sagen, wie sich das jetzt in der Praxis bewährt hat und ich im Endeffekt doch mal einen Knopfloch irgendwie sich aufgedröselt hat wegen der ollen Fadenenden, ne? Ja, okay, ich merke gerade irgendwie, ist das nicht so der richtige Techniktipp, weil vielleicht war das jetzt eher eine Warnung. Aber naja, ich sehe es einfach so, auch eine Warnung kann ein Tipp sein, ne? Wenn man es mal richtig rum betrachtet. Genau. Dann bei der Jacke, die ich im Moment aktuell arbeite, da habe ich mir wieder gedacht, ich habe keine Lust rum zu experimentieren und habe einfach mein Standardknopfloch gearbeitet. Mein Standardknopfloch läuft über zwei Reihen und sieht eigentlich so aus, dass ich in der ersten Reihe x Maschen abkette und in der zweiten Reihe, also wenn ich dann wieder zum Knopfloch komme, eben die Maschen wieder dementsprechend aufschlinge. Und so wie ich die aufschlinge, das nennt sich eigentlich Backloop Cast On. Das geht über zwei Finger und man schlingt es einfach sehr schnell gemacht. Das ist ergonomisch mit den Händen schnell gemacht. Und das war auch der Grund, warum ich das eigentlich immer so gemacht habe. Und jetzt, nachdem alle Knopflöcher gearbeitet sind, war ich mal wieder relativ unzufrieden, wie die aussehen. Ich muss aber dazu sagen, ich habe mich echt schon an zwei Vorgängermodellen mit diesen Knopflöchern echt daran abgearbeitet und habe auch vorher schon ein einreihiges Knopfloch probiert, so wie es unter anderem auch von Isolda Tieck in ihrem Buch erklärt wird. Und auch da sah es bei mir immer schlampig aus. Also ich muss sagen, bis jetzt sahen meine Knopflöcher immer irgendwie schlampig und unsauber aus und hatten auch oft noch so eine unschöne Schlinge rechts, also an der rechten Ecke vom Knopfloch. Und an sich war mein Wunsch immer, ein Knopfloch zu haben, was an den Ecken auch recht fest und dicht ist, weil da eben die Knöpfe durch müssen und da wird eben das Loch auch eben so beansprucht und ausgeleiert, ne? Das war so mein Ding. Gut, aber jetzt habe ich nochmal geguckt und habe gedacht, das kann ja eigentlich jetzt keine so eine Riesenwissenschaft sein. Und habe mich jetzt, als ich so ein bisschen morgens noch verknautscht und müde war und irgendwie nicht richtig denken konnte, mal mit einem Knäuel hingesetzt und mit zwei Nadeln und habe einfach mal eine kleine Maschenprobe gestrickt. und habe das Knopfloch von vorn bis hinten genau so gearbeitet, wie es von Isolda Tieck letzten Endes auch beschrieben wird. Also ich habe mir wirklich die Beschreibung von dem Buch hergenommen und habe es ganz genau so gemacht. Und tada, es hat funktioniert und tada, es wurde super fest, es wurde super ordentlich und es sah 1A tippitoppi aus. Ja, wo lag jetzt der Fehler, den ich vorher immer gemacht habe oder warum das vorher bei mir immer nie so wurde, wie ich dachte oder wie ich es gerne gehabt hätte? Das Stichwort heißt Cabled Cast On. Der Cabled Cast On ist einfach ein anderer Maschenanschlag. Ich beherrsche wenige Maschenanschläge, also ich nehme eigentlich immer nur den stinknormalen Kreuzanschlag oder den provisorischen Maschenanschlag. Und was kenne ich noch? Ja, den Backward Loop Cast On, den kannte ich eben auch. Der war immer ganz schön für Handschuhe, wenn ich zusätzliche Maschen für die Finger aufnehmen musste. Und mehr Maschenanschläge kannte ich nicht und da lag eben mein großes Manko. Denn bei Isolda Tieck arbeitet man einmal, bevor man zum Knopfloch kommt oder kurz bevor man dazu vorkommt, die letzte Masche, die arbeitet man als sogenannten Wrapped Stitch, also die umschlingt man und dann fängt man an, x Maschen abzuketten, in aller Regel aber einige weniger, als man letzten Endes für das komplette Knopfloch braucht. Also wenn mein Knopfloch über 4 Maschen gehen soll, dann kette ich 3 ab und mit der Technik bleibt der Anschlagfaden rechts. Und dann dreht man um, weil man ja eben das Knopfloch über eine Reihe arbeitet. Also man dreht sein Gestrick um und hat das mit der linken Seite vor sich. Die letzte abgekettete Masche schiebt man zurück auf die rechte Nadelseite dann. Ne? Die ist ja links, die schiebt man nach rechts. Und dann kommt die große Magie, oder für mich war es ein riesen Zaubertrick, und arbeitet den Cabled Cast On. Und der Cabled Cast On, den finde ich ergonomisch gesehen echt ein bisschen frickeliger als den Backward Loop Cast On, weil man nicht so schlingt, sondern man sticht durch die 2 Maschen durch auf der linken Seite und nimmt diese Masche verschränkt auf und packt die auf die linke Nadel. Auch dazu werde ich das nochmal, also den werde ich auch nochmal verlinken. Und mit der Methode schlingt man dann zum Beispiel in unserem Beispiel eben 4 Maschen auf und dann dreht man sein Gestrick wieder auf die rechte Seite, strickt die letzte Masche, die man aufgeschlungen hat, rechts zusammen mit derjenigen, die abgekettet wurde letzten Endes oder halt mit der nächsten Masche, die links ist jetzt einfach und tada, man hat ein festes, schönes, ordentliches Knopfloch, was sehr stabil wirkt. Also ich war total baff und habe mich im Nachhinein ein bisschen über meine eigene Faulheit geärgert, dass ich nie das mal wirklich so ausprobiert habe und weiß jetzt auch, dass ich in Zukunft auf jeden Fall A, immer Knopflöcher mit diesem Cabled Cast On machen werde, weil das einfach dichter wird und fester und stabiler und B, dass ich in Zukunft mich mal wieder ein bisschen mehr im Bereich verschiedener Anschlagstechniken umtun werde. Und dann habe ich zu guter Letzt für all diejenigen, die auf der Suche sind, nach einem schönen Rand für die Knopfblende noch den Tipp. Probiert es doch mal mit dem Patentrand. Den kann man über 3 Maschen arbeiten. Und der ist total stinkeinfach. Da strickt man die rechten Maschen einfach immer rechts ab. Und die linken Maschen, die hebt man mit dem Faden vor der Masche wie zum Linksstricken ab. Also ich arbeite den immer, dass ich den eben über 3 Maschen habe. Eine rechte Masche, eine linke Masche, eine rechte Masche. Und analog auf der anderen Seite sieht es eben anders aus. Da sieht es links, rechts, links aus. Und da hebe ich immer die linken Maschen ab mit dem Faden vor der Masche und stricke die rechten Maschen ab. Und es gibt einen super schönen, super sauberen Rand für die Knopflochblende oder auch überhaupt für die Knopfblende. Und nicht erschrecken, wenn sich die Blende am Anfang noch ein bisschen zusammenzieht in der Höhe. Das gibt sich, wenn man einmal die Jacke gewaschen hat. Und damit möchte ich diese Folge dann auch beschließen. Ich hoffe, ich konnte euch gut unterhalten und Vielleicht hattet ihr sogar die Möglichkeit, ein bisschen was zu stricken in der Zeit. Das würde mich natürlich besonders freuen. Die Shownotes zu dieser Folge findet ihr auf fadentext.de und dort könnt ihr mir auch euer Feedback hinterlassen, ebenso wie auf Ravelry in der Gruppe Podcasting auf Deutsch, wo ich ja auch noch meinen eigenen Thread habe.